Kriminalkomödie von Wolfgang Zander. Sommer. Das Wetter war unerträglich, Potsdam war unerträglich, die Leute sowieso. Ich sagte es dem Wetter, der Stadt hatte ich es schon tausendmal gesagt. Es den Leuten zu sagen, wäre reine Verschwendung gewesen. Möglich, dass auch ich unerträglich war. Es war noch niemand da, der es mir hätte sagen können. Und Spiegel zählen nicht. Vorigen Monat war es Cleo gewesen, die es mir mehrfach am Tag und ziemlich häufig des Nachts gesagt hatte. Dann war ich ausgezogen. Seither verbrachte ich den weitaus größten Teil meiner Lebenszeit in diesem Büro, das bereits nach 4 Wochen Rundumbewohnung aussah wie die Bude eines männlichen Dauersingles. Es hat Tage in meinem Leben gegeben, da war das anders gewesen. Jedenfalls bildete ich mir das ein. Mit dem Abstand von Jahren ist eine Beweisführung ohnehin kaum noch möglich. Die Erinnerung ist nicht mehr als ein großer, verstaubter Klumpen aus Selbsttäuschungen und Erfindungen. Kurz und schlecht, ich brauchte einen Fall. Ich sinnierte gut 2-3 Stunden vor mich hin. Dann klingelte es. Ich glaubte an ein Geräusch in meinen Ohren, aber das Klingeln gab nicht auf. Also griff ich zum Hörer. Nein! Das bist du's. Mir fiel fast der Hörer aus der Hand. Bettina. Bettina Teltschik. Trotz der inzwischen rasch und reichlich vergangenen Jahre erkannte ich ihre Stimme sofort, erstaunlich. Diese Stimme hatte sich nicht verändert. Derselbe Tonfall, dieselbe Klarheit. Wahrscheinlich hatte Betty rechtzeitig mit dem Rauchen aufgehört. Vielleicht sogar mit dem Trinken. Die Stimme jagte mir noch immer Schauer über die Haut. Nur über die Art der Schauer war ich mir nicht im Klaren. Wer ist da? Gas, ich bin's, Betty. Betty, was für eine Betty? Die Betty. Blödmann, du hast dich kein Stück geändert. Doch, ich hab abgenommen. 100 oder 150 Gramm. Gratuliere. Kann ich dich was fragen? Ich bin Solo, das wolltest du doch wissen. Solo? Ist das nicht ungesund? Wenn du Hilfe brauchst, ich mach dir einen Sonderpreis. Hast du neue Vorlieben oder bist du bei der Missionarsgeschichte hängen geblieben? Nee. Immer noch Probleme damit. Hallo. Hallo, Gas. Ja. Du bist noch Detektiv. Der Beste. Und Einzige, laut Branchenbuch. Jemand ist hinter mir her und ich... Klarer Fall, es ist dein schlechtes Gewissen. Ich habe kein Gewissen, kein schlechtes und kein gutes. Wie viel nimmst du? So viel du geben kannst. Hast du es immer noch nicht gelernt? Du musst fordern, sonst kriegst du gar nichts. Na schön, gib alles, Baby. Kann man nicht mal ein normales Geschäftsgespräch mit dir führen? Kannst du mich in einer halben Stunde nochmal anrufen? Brauchst du so lange, um deinen Reißverschluss wieder... Ich legte auf, es gehört zu meinen Stärken, Telefongespräche an den interessantesten Stellen zu unterbrechen. Die Detektei ging miserabel. Das lag nur zum Teil an mir. Die Kriminalität im Osten ließ jede Menge Wünsche offen. Glatzenkriminalität machte sich breit. Kriminalität auf niedrigstem intellektuellem Niveau. Meine Hoffnung lag auf dem Zuzug. Aber die Leute hatten Angst, herzukommen. Ich verstand nicht, weshalb. Sie hatten irgendwelche Stories gehört. Na schön, eine Sache war richtig. Hier gab es jede Menge Idioten. Aber Idioten gibt es überall. Dieses Land war im Grunde ebenso jungfräulich wie Amerika vor der Okkupation durch die Europäer. Und hier brauchte es keine Kavallerie, keinen General Custer. Hier brauchte es nur ein bisschen Geld und etwas Unverschämtheit. Nur in ausgewählten Fällen war etwas Druck vonnöten. Aber Leute, die nicht aus dem Arsch kommen, brauchen Druck, oder? Und noch was hatte ich gelernt. Es beginnt immer mit einem Zufall und endet häufig mit einem Verhängnis. Zu diesem Zeitpunkt ahnte ich noch nicht, dass der Zufall bereits keine Rolle mehr spielte. Niemand da! Betty, du, wir haben doch eben erst miteinander telefoniert. Was ist hinter der Tür? Die Toilette, aber da kannst du nicht... Ich kann. Hey! Und schmeiß ihn raus, ja? Klar, sie konnte. Ich schämte mich ein bisschen. Andererseits... Männerklos haben nun mal eine andere Ausstrahlung als Damentoiletten. Von den 4 ewigen Wahrheiten war diese die am wenigsten umstrittene. Wo ist sie? Wenn Sie bitte Platz nehmen wollen. Ich zeigte auf meinen einzigen und besten Stuhl. Der Mann ignorierte erst mich, dann den Stuhl. Zielsicher ging er auf die Tür zu, die zu dem gewissen Örtchen führte. Signorina, Sie müssen sich nicht verstecken. Ich tue Ihnen doch nichts. Signorina, bitte. Er wandte sich mir zu. Ich duckte mich unwillkürlich. Gestatten? Capone. Guido Capone. Ehe Sie fragen, nein, ich bin nicht mit ihm verwandt. Leider. Er zog eine kleine, niedliche 22er aus der Tasche. Beide, er und die 22er, schauten mir tief in die Augen. Ich möchte, dass Sie die Signorina in Ruhe lassen. Verstanden? Ich nickte schnell und, wie ich hoffte, voller Überzeugung. Gut. Ich werde hier warten, bis sie wieder rauskommt. Also warteten wir. Wir warteten eine halbe Stunde. Dann noch eine Viertelstunde. Wahrscheinlich hätten wir Jahre so warten können. Nebenbei erzählte mir Guido sein halbes Leben. Ich wusste jetzt, dass ihm der Eisladen um die Ecke gehörte, dass er aus Florenz kam, dass er Kunst über alles liebte, vor allem italienische Kunst. Seine Kunstliebe wurde nur von seiner Liebe zu Betty übertroffen. Er betonte dies immer wieder. Beim 15. Mal hörte ich auf, mitzuzählen. Vielleicht stimmte es ja. Und dann? Dann habe ich sie gefragt, ob sie mich heiraten würde. Und sie hat gesagt... Sie hat ja gesagt. Nein. Verstehe, sie hat nein gesagt. Ja, tut mir leid. Nein. Sie hat gesagt, wenn du mich liebst, Capone, dann bring mir das Ding von David. Das Ding von David? Was für ein Ding? Das Ding. Ich legte sehr viel Verständnis in mein Schweigen. Gleichzeitig fragte ich mich, ob es nicht klüger wäre, einen Psychiater zu benachrichtigen. Das Telefon stand in Reichweite. Aber da war immer noch die kleine Pistole, die mich aus ihrem einen Auge anstarrte. Wo haben Sie es versteckt? Was? Das Ding. Ich muss doch sehr bitten, Herr Capone. Michelangelo. Michelangelo? Der David des Michelangelo. Ist der nicht ein bisschen groß? 4,33 Meter. Na bitte. Nur ein Teil ist verschwunden. Das Teil. Er zog eine Zeitung hervor, eine von der bunten Sorte. Da stand es, weiß auf schwarz. David des Michelangelo entmannt. Italien in Aufruhr. 100.000 Euro Belohnung. Der Pfeil auf dem Titelfoto zeigte genau auf die wunde Stelle. Es war weg. Das Ding, das Teil, weg. Von kollektiver Kastration eines ganzen Volkes war die Rede, ja, der gesamten Menschheit. Ich sah an mir herunter. Ich fand, dass der Schreiber der Story etwas übertrieb. Aber er machte es gut. Verstehen Sie jetzt? Nö. Ich habe David das Ding geklaut. Sie haben was? Es war ganz einfach. Die linke Hand hielt ich unter das Teil, ein Schlag mit dem Hammer und es war ab. Ja. Florentiner sind geizig wie Schotten. Schlechter Marmor. 2 Stunden später hat ein kleiner Junge den Schaden bemerkt. Die Mutter des Jungen rief die Carabinieri. Sie soll unter Schock gestanden haben. Er starrte versonnen in sich hinein. War er in Gedanken schon bei seinem nächsten Opfer? Wer einmal den Einstieg in die Kriminalität geschafft hat? Die Lehrbücher sprachen von sinkender Schwellenangst. Ich muss das Teil wieder haben. Ich habe kein Teil, Michelangelo. Ich habe ihr das Teil gebracht und sie hat trotzdem Nein gesagt. Ich verstehe das nicht. Verstehen Sie das? Nein, ich verstand es auch nicht. Vor allem verstand ich Capone nicht. Ich ahnte, worum es ihm ging. Oder lag ich damit falsch? Wollte er wirklich Betty heiraten? Hatte er sich vielleicht nur verrannt? Er befand sich am Scheideweg. Eindeutig. Ist sie weg? Ich war mir sicher, dass die Signorina inzwischen eine Entscheidung getroffen hatte. Das Toilettenfenster ging direkt auf den Hof. Ich nickte, vorsichtshalber. Ich habe alles falsch gemacht. Ich wollte gerade wieder nicken, entschied mich aber für ein mäßiges Schütteln des Kopfes. Sie übernehmen die Angelegenheit. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Wie viel? Herr Capone. Die kleine Pistole schaute mich grimmig an. 20 die Stunde plus Spesen plus... Mögen Sie Eis? Ja. Schön. Und Eis. So viel Sie wollen. Er steckte die Pistole ein und ging. Ich fand, er hätte ein besseres Schicksal verdient, als in dieser Stadt auf diese Frau zu treffen. Aber wo die Liebe hinfällt. Na endlich. Ich dachte, ihr würdet euch noch verbrüdern. Deutsch-italienische Macho-Freundschaft. Betty. Das Papier ist alle. Du musst ihn heiraten. Bist du verrückt? Du hast es versprochen. Würdest du Capone heiraten? Nö. Na bitte. Dreimal darfst du raten, warum ich mir die David-Geschichte ausgedacht habe. Warum? Hier. Er kann es wieder haben. Mit einem schönen Gruß. Etwas kam auf mich zugeflogen. Es drehte sich mehrfach in der Luft. Zunächst sah es aus wie ein simples Stück Schotter. Je näher es kam, desto konturenreicher wurde es. Jetzt konnte ich die Form erkennen. Tatsächlich, das Teil war ein Teil. Ich streckte meine Hand aus und griff zu. Ich griff daneben. Das Teil raste vorbei und schlug hart neben dem Computer auf. Bettys Augen weiteten sich vor Entsetzen, meine vor Interesse. Das Teil rutschte auf dem Schreibtisch entlang, hinterließ dabei eine Spur, die mich in Zukunft an diesen Augenblick erinnern würde, und schnippte auf die Wand zu. Peng! Es staubte leicht. Dann fielen 7 Teile zu Boden. Damit hatte sie möglicherweise recht. Ganz sicher war, dass es nun ein Problem mehr gab auf dieser Welt, und zwar ein echtes, ein David-Problem. Bestehend aus 7 Teilen. Tut mir leid. Ich habe noch etwas Sekunden, alles Kleber. Sekundenkleber und Michelangelo. Na prima. Sie starrte mich an. In ihren Augen stand deutlich die Frage nach meiner Zurechnungsfähigkeit. Sie hatte schöne Augen. Vor Jahren war ich auf diese Augen reingefallen. Es gab Momente, da dachte ich ganz gern an die Zeit mit ihr, besonders an die ersten 2 Wochen. Die sich anschließenden Monate hingegen versuchte ich seit Jahren zu vergessen mit wechselndem Erfolg. Was schlägst du vor? Du gibst Capone das Teil. Die Teile. Und gut. Er hat die Sache eingerührt, soll er seine Minestrone auch auslöffeln. Warum gibst du ihm die Überreste nicht selber? Jetzt lieber nicht mehr. Ja, schön. 20 die Stunde plus Spesen plus. Sie verließ das Büro. Es wurde höchste Zeit. Der Tag kroch auf den Abend zu. Im Kino nebenan gingen die ersten Filme an den Start. Ich mochte das Kino. Ich mochte die Idealisten, die das Kino in Gang hielten, gegen jede Vernunft. Unvernunft war das Stichwort. Betty ging mir durchs Gehirn, hinter ihr lief Capone. Bis auf David schienen alle in Ordnung zu sein. Ein bisschen verliebt, ein bisschen verrückt, ein bisschen neben der Spur. Na und? Das war kein Fall, das war nur eine Geschichte, eine traurige Geschichte. Vielleicht würde irgendwann etwas Fröhlichkeit hinzukommen. Ich beschloss, Capone im Laufe des nächsten Tages die Überreste des einstigen David-Stolzes zu übergeben. Wir hatten Stundenlohn vereinbart. Niemand schien es eilig zu haben, am wenigsten ich. Die Angelegenheit war ohnehin erledigt. Ich setzte einen großen Haken hinter die Sache. Aus. Morgen früh würde ich noch bei der PNZ anrufen müssen, um das geplante Interview abzusagen. Ich machte es mir vor und meinen Füßen auf dem Schreibtisch bequem. Ich resonierte vor mich hin, verglich, deduzierte, urteilte, verurteilte, erwog, verwarf. Nein, nein! Ich sah auf die Uhr, unglaublich. Ich hatte ganz nebenbei wieder 6 Stunden geschafft, sehr erfreulich. Die Träume hingegen waren eher düster ausgefallen. Betty, tritt dich selbst. Wie bitte? Nicht wie bitte, sondern wohin? Herr Gass? Wer ist da? Herr Gass? Ja. Herr Gass, alles in Ordnung? PNZ hier, das Interview. Sie erinnern sich? Nö. Morgen passt es leider schlecht, dieser Mord. Dein Mord? Aber ja, stellen Sie sich vor, in unserer Stadt, unglaublich, was? Das wird die Geschichte der Woche. Wann? Wann wir das Interview nachholen? Ich rufe Sie an. Das Opfer. Ich sage nur so viel, eine Frau. Und was für eine. Die Personenbeschreibung ließ eine Reihe Wünsche offen. Wieso fielen mir trotzdem Capone, seine 22er und vor allem Betty ein? Wie heißt die? Lesen Sie Zeitung? Nö. Schauen Sie mal rein, morgen. Wir liefern ab 4.30 Uhr. Er war schneller mit dem Auflegen als ich. Ich würde mich in Zukunft besser konzentrieren müssen, in Zukunft. Wann war das und vor allem, was war das? Ich fühlte mich leer wie ein geplünderter Grabbeltisch gegen Ende des Winterschlussverkaufs. Ich fühlte mich schmutzig wie eine Hauswand im Innenhof der Fleischerei Nölte. Und ich fühlte mich überflüssig wie ein Rind, das ein Rind kennt, das im Verdacht... Naja, und so weiter. Ich brauchte vor allem eins, Klarheit. Also rief ich Proll an, meinen Dudesfreund bei der Potsdamer Kripo. Das Glockenspiel ohne Glockenturm intonierte zeitgleich die preußische Hymne Üb immer Treu und Redlichkeit. Es passte alles zusammen. Sage mir niemand, dass die Welt keine Einheit ist. Sie ist eine Einheit, zweifellos. Und was für eine. Hauptkommissar Proll, Sie wünschen... Betty, ich meine Bettina Teltschek. Weißt du, ob eine Frau dieses Namens... Hauptverdächtiger Siegfried Gass. Schön, dass du dich selber meldest. Möchtest du ein Geständnis ablegen? Mal, geht's dir nicht gut? Mir kann es gar nicht besser gehen. Auf dem Handy der Ermordeten war rein zufällig ein Gespräch mit dir verzeichnet, nicht lange vor ihrem Tod. Worum ging es? Habt ihr euch gestritten? Sie brauchte Hilfe, sie... Schöne Hilfe, ich muss schon sagen, beeindruckend. Rate mal, wie ihre letzten Worte lauteten. Mehr Licht? Falsch, rate nochmal. Gott ist tot. Wer ist tot? Ich finde das nicht witzig. Meinst du, ich vielleicht? Sie hatte keine Chance auf ein letztes Wort. Ganz im Gegenteil zu dir. Also, mein Bester, ich höre. Proll. Hauptkommissar Proll. Herr Hauptkommissar, ich wollte ja bloß... Wieso? Weshalb? Warum? Also doch, Betty. Bettina Teltschik, 35, ledig, Abitur mit Auszeichnung, Ingenieur für Wasserbau, Jugendliebe eines trotteligen Detektivs, Prostituierte. Tot. Vor ein paar Stunden war sie noch munter durch ihr und durch mindestens 10 andere Leben gejoggt. Und jetzt? Das war nicht mein Tag. Es war nicht mein Abend. Es würde niemals meine Nacht werden. Ich schluckte den Kloß in meinem Hals nach unten, fluchte vor mich hin, genehmigte mir einen Multisaft mit Schuss. Dann noch einen und noch einen. Langsam rutschte ich in einen abgrundtiefen Schlaf. Wachen Sie auf. Was haben Sie getrunken, Mann? Herr Gass. Ich sah die Stadt von oben. Ein paar Leute rannten hintereinander her, Mündungsfeuer zuckten, ab und zu fiel einer hin, rappelte sich wieder hoch und lief weiter. Der Typ an der Spitze hatte etwas in der Hand. Das Teil. Das Teil war riesengroß. Der Typ kam kaum vom Fleck. Was für ein Blödmann. Ich wollte rufen, schmeiß das Ding weg. Zu spät. Sie holten ihn ein. Ich schaute genauer hin. Der Typ war ich. Ich! Eine Chance blieb mir. Ich nutzte sie. Ich wachte auf. Endlich. Ich dachte schon, jemand hat Signorina Betty erschossen. Ich will, dass Sie den Mörder finden. Sie kriegen raus, wer es war. Den Rest erledige ich. Capone, woher? Sie haben Betty ermordet. Capone lächelte bitter. Sein Lächeln hätte ein Dutzend Kobras in die Flucht schlagen können. Er zog die 22er aus der Tasche, hielt sie mir vor die Nase und drückte ab. Es machte Klick. Die kleine Flamme flackerte heiter. Ich lächelte nicht. 40 die Stunde und Eis, so viel ich tragen kann. Verdammter Mafioso. Bringen Sie mir den Mörder. Weg war er. Die Leute kamen und gingen, die Aufträge kamen und gingen. Nur das Teil blieb, das siebenteilige Teil. Die Teile lagen noch immer auf dem Schreibtisch. Echte Michelangelos, einst vom Meister geformt, von Nachfahren deformiert. Ehrfurcht beschlich mich, vielleicht auch Furcht. Betty hatte es erwischt. Und ich hatte keine Lust auf ein allzu rasches Wiedersehen mit ihr. Ich unterdrückte die aufsteigende Religiosität, packte die Teile in einen Karton und schob alles in den Kühlschrank. Der Kühlschrank gähnte mich an. Also legte ich mich wieder schlafen. She called me. Sam. Hm. 9 Uhr, das Büro ist noch geschlossen. Du hast 10 Minuten. Ah, guten Morgen, Proll. Höflichkeit ist eine Zierde. Dann möchte ich dich hier sehen, bei mir im Büro. Und zwar mit dem Teil. Teil? Was für ein Teil? 9 Minuten. Wir legten gleichzeitig auf, wenigstens das hatte geklappt. Ich holte den Karton aus dem Tiefkühlfach, widerstand der Versuchung, meinen morgendlichen Multisaft mit gut gekühlten Davi-Teilen aufzuwerten und machte mich auf den Weg zur Kriminalpolizei. Woher wusste Proll von dem Teil und vor allem was wusste er? Ich kam an Capones Gelati-Shop vorbei, noch geschlossen. Nanu. Nach Klärung des Falles würde ich kräftig zulangen. Capone ahnte nicht, was er sich da aufgeladen hatte. Jetzt kam der Zeitungsladen in Sicht. Ein paar Schlagzeilen schrien mich an. Am lautesten schrie eine Zahl. 125.000 Euro. Das Wort Belohnung stand daneben. Für Hinweise betreffs eines David-Teils. Ich drückte den Karton zärtlich an mich. Der Kurs stieg 7-mal 125.000. Das machte genau. Ich begann, den Kern des Problems zu erahnen. Das Problem kam mir irgendwie bekannt vor. Her mit dem Teil. Guten Morgen, Herr Kollege. Das Davi-Teil, bitte. Ich schüttete den Inhalt des Kartons auf seinen Schreibtisch. 7 kleine Michelangelos. Man sah ihnen ihre Berühmtheit nicht an. Ich fand das sympathisch. Hast du keine Mülltonne? Nun guck doch mal genau hin. Willst du mich verscheißern? Pack das Zeug ein. Proll. Hauptkommissar Proll. Herr Hauptkommissar, ich... Du hast Glück, mein Bester. Wir haben den Mörder. Der Name sagt schon alles. Capone. Wollte die Telschek heiraten. Eine Nutte. Diese Italiener. Capone? Hat er Betty erschossen? Betty? Bettina Telschek. Woher weißt du, dass er erschossen wurde? War es eine 22er? Was? Hat Capone behauptet, das Teil wäre bei mir. Wie bitte? Kann ich ihn sprechen? Weshalb? Capone ist mein Klient. Falsch, er ist mein Klient. Wenn du das Teil hast, bringst du es mir. Alles andere ist meine Sache, klar? Proll spulte sein böser Bulle-Programm ab, als würde seine Karriere auf dem Spiel stehen. Vielleicht stand sie ja auf dem Spiel wieder mal. Was ging mich das an? Proll, bitte. Behinderung der polizeilichen Ermittlungsarbeit. Betreuung eines Mörders? Was ist nur aus dir geworden, Gas? Das war eine Frage, die ich mir selbst hin und wieder stellte. Ich ahnte die Antwort. Deshalb suchte ich lieber Antworten auf Fragen, die nichts mit mir zu tun hatten. Wer hatte Bettina Telschek ermordet? Das war so eine Frage. Capone? Möglich, aber nicht wahrscheinlich. Oder doch? Und nimm deinen Dreck wieder mit. Das ist kein Dreck, Proll. Das ist das. Nein, es hatte keinen Sinn. Proll griff sich das Telefon. Den Rest der Welt behandelte er wie Luft, mich eingeschlossen. Ich packte die 125.000 Euro ein, zwinkerte den Teilen zu und ging. Immerhin lebte Capone noch. Also hatte ich jede Menge zu tun. Bereits auf dem Hinweg war ich das Gefühl nicht losgeworden, beschattet zu werden. War Verfolgungswahn ansteckend? Ich holte ein paar Tricks aus der Kiste mit der Aufschrift »Ausgeschlafener Detektiv«. Nichts. Da war nur ein Typ in einem schwarzen Anzug, der heftig mit seinem schwarzen Handy diskutierte. Das Handy schien immer das letzte Wort haben zu wollen. Ich machte das Tor auf, durchschritt die Toreinfahrt, trat auf den Hof, öffnete die Tür, stieg die Treppe empor, öffnete die Bürotür und erstarrte. Da war sie. Die Bescherung. Jemand hatte intensiv nach etwas gesucht. Sehr intensiv. Nicht, dass ich übermäßig an meinem Mobiliar gehangen hätte. Es war nur so. Ich hatte kein anderes. Nein! Ich möchte das Teil. Heute noch. Was für ein Teil? 25.000 für Sie. Oder haben Sie vor, Ihre neue Einrichtung bei IKEA zu kaufen? Dann reichen auch 250. Herr, ich habe Ihren Namen nicht verstanden. Netter. Mitarbeiter scheint ihr Repertoire genauso angestaubt zu sein wie ihr Büro. Vielleicht sind sie ja deshalb so erfolgreich. Ich ließ die Bemerkung erst gar nicht an mich heran. Man muss auch weghören können. Haben Sie Betty umgebracht? Betty? Wann? Wo? Was halten Sie denn von sofort? Sie legen das Davi-Teil gut sichtbar hinter der Tür ab und erledigen dann für, sagen wir, eine Stunde Ihre wichtigen Außerhausgeschäfte. Und keine Uralt-Tricks, bitte. Das könnte zu neuen Problemen führen. Also, Herr Gasch, ich zähle bis drei. Eins. Ich legte auf. Ehrlich gesagt, ich hatte nichts dagegen, die 7 kleinen Probleme loszuwerden. Es hingen einfach zu viele Unwägbarkeiten an diesen Marmorstücken. Ich stellte den Karton hinter die Tür und zog ab. Der Typ hatte recht. Es gab noch ein paar Außerhausgeschäfte zu erledigen. Ein Geschäft war inzwischen hinzugekommen. Es hieß netter Mann am Telefon. Ich würde mich auch um diese Angelegenheit kümmern müssen. Sir. Ich sag dir mal was, Kleiner. Nutte, das ist der beste Job von allen. Bettys Kollegin hatte mir 5 Minuten zu 21 Euro verkauft. Ihre Tätigkeit erbrachte wenigstens Einkünfte, zweifellos. Sie saß vor mir auf dem Wasserbett, hatte echte Ringe unter den Augen, roch nach Schweiß und kaltem Rauch. Das Glas in ihrer Hand enthielt ganz sicher keine Limonade. Ich schaute auf die Uhr, 11.30 Uhr. Die Zeit war in Ordnung. Wann kann ich bei Ihnen anfangen? Du bist ja ein richtiges Schätzchen. Was kannst du denn? Tote zum Leben erwecken kann ich nicht, aber ich kann möglicherweise rauskriegen... Dein Kollege war schon hier, verschwinde. Sie machte den Versuch, auf die Füße zu kommen. Der Versuch scheiterte. Sie beließ es bei einem Versuch, was ich sehr klug fand. Ich bin Privatdetektiv. Scheiß Typ. Oh. Ich meine nicht dich, Schätze, ich meine diesen Kerl. Welchen Kerl? Na, den, der sie umgebracht hat. Wir vermissen sie. Was ich in ihren Augen sah, waren tatsächlich Tränen. Ich nahm mir vor, mein Nuttenbild bei Gelegenheit zu überdenken. Überhaupt war es an der Zeit, wieder mal an einem aktuellen Weltbild zu basteln. In dieser Richtung war ich sehr nachlässig geworden und ein bisschen mehr Horizont hat noch niemanden geschadet. War viel Betrieb gestern Abend? Nein. Betty und ich waren hier und dieser Italiener. Im Sommer ist nicht viel los, Urlaubszeit. Frau, Sylvia, Fräulein, ja. Wenn du das Schwein kriegst, Schätzchen, darfst du einmal im Monat. Ohne Gummi. Du magst doch Frauen. Ja, ich meine... Verstehe. Sie nahm einen tiefen Zug aus ihrem Glas. Keine Ahnung, was sie verstand. Natürlich mochte ich Frauen. Dieser Italiener. Capone. Ein Verrückter. Die Polizei meint, er wäre der Mörder. Eiskapone. Hat jedes Mal Bestellungen aufgenommen, bevor er herkam. Wir haben alle ein paar Kilo zugelegt. Hier. Sie schob das fleckige und ohnehin durchsichtige T-Shirt sehr weit nach oben und wackelte mit der linken Hand an ihren beeindruckenden Titten herum. Mit den überzähligen Kilos hatte sie möglicherweise recht. Nur vermutete ich sie an anderen Stellen. Da oben war alles in Ordnung. Sie haben ihn zur fraglichen Zeit gesehen? Gehört. Er wurde ziemlich laut. Und plötzlich diese Ruhe. Richtig unheimlich. Irgendwann rückte die Kripo an. Sie haben die Polizei benachrichtigt? Nein. Vielleicht hat die ja einen heißen Draht zur Hölle. Betty war im Vesuv. Unsere Zimmer heißen alle nach Vulkanen. Und ich konnte doch nicht wissen. Wir stören uns nie gegenseitig bei der Arbeit. Sie hielt mir immer noch ihre Titten entgegen. Ihre Ausdauer machte mich nervös. Der wollte sie heiraten. Betty hat nicht im Traum daran gedacht. Sie und ich, wir haben uns die David-Geschichte ausgedacht. Zum Spaß, nur so. Weil Capone ständig von diesem Michelangelo geredet hat. Endlich ließ Silvia die Gardinen wieder fallen. Sie haben von der Belohnung gehört. Nicht Zeit, das Umschnüffler. Eiskalt und lässig, als würde ich mein Geld Tag für Tag auf diese Weise in Umlauf bringen, schob ich ihr einen Zehner in den Ausschnitt. Es war eindeutig. Ihre Geschäfte gingen entschieden besser als meine. Wer wusste noch von der David-Geschichte? Andere Kunden vielleicht. Die hatte Kunden, mein Gott. Mein Gott, eine Freakshow ist nichts dagegen. Beamte, Politiker, Banker. Na, die Sorte, die sich draußen immer zusammennehmen muss und hier drin, ich sag dir mal was. Sie sagte mir nichts. Sie nahm einen sehr großen Schluck aus ihrem Glas. Die Flüssigkeit schien ihr besondere Fähigkeiten zu verleihen. Sie sah aus wie eine Röntgenröhre in Aktion. Ich würde sie später einmal fragen müssen, was ihre Drinks so enthielten. Wahrscheinlich jede Menge Alkohol. Dann ging die Röhre aus. Vermutlich Stromausfall. Silvia verdrehte die Augen. Weiße, runde Kugeln starrten mich an. Dann kamen die Pupillen zurück. Langsam. Sehr langsam. Diese verdammte Scheske. Meinte sie mich? Ich zog den schweißnassen Zehner wieder zwischen ihren Brüsten hervor. Das war nicht fair, ich weiß. Angesichts der wenigen Informationen, die ich bekommen hatte, schien mir das Grundgehalt jedoch ausreichend. Silvia brabbelte etwas von einem schwarzen Mann mit einem schwarzen Koffer und schwarzer Seele. Ich brachte mein Ohr etwas näher an ihren Mund. Von einem Handy sagte sie nichts. Trotzdem, was sie sagte, hörte sich interessant an. Ich brachte den Zehner in die Ausgangsposition zurück. Sie hatte ihn sich verdient. Ich machte noch einen Abstecher zum Vesuv. Die Unordnung dort kam mir bekannt vor. Ich zählte 2 und 2 zusammen und kam auf 5. Es wurde Zeit, die Rechnung zu überprüfen. Für die Rückfahrt in die City erwischte ich einen der neuen Combino-Wagen. Nettes Schienenfahrzeug, zweifelsohne. Einige böse Zungen verbreiteten, dass es bei der Vergabe der Aufträge nicht mit rechten Dingen zugegangen wäre. Irgendwelche Schmiergelder wären in irgendwelchen schmierigen Kanälen versickert. Mich beschlich immer häufiger das Gefühl, dass diese Republik nur deshalb einigermaßen rund lief, weil zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle richtig geschmiert wurde. Ein blaues Plakat versprach, Preußen bleibt scheiße. Hatte es recht? Dagegen hatte der OB verlauten lassen, Potsdam sei auf dem Weg, die schönste Stadt Deutschlands zu werden. Lebte er in einem anderen Potsdam? War er im Besitz einer Zeitmaschine? Ich verließ die Bahn am Platz der Einheit. Die Gazetten verkündeten, Dafydteil in Deutschland, Soko Michelangelo eingesetzt. Ermittlungen laufen auf Hochtouren. 2 Schlagzeilen konnte ich bestätigen, die dritte hielt ich für wahrscheinlich. Ich ließ den Zeitungsladen rechts liegen, schwenkte in die Brandenburger Straße ein und steuerte auf Capones Gelati-Shop zu. Aber da war kein Gelati-Shop. Über dem einstigen Eingang zum Café Florenz prangte eine riesige Pizza. Darunter stand Pizzeria Donatello. Signore, willkommen in die Pizzeria Donatello. Sie sind der 10. Kunde. 10. Kunde bekommt eine 10. Pizza kostet los. Kein Zweifel, ich stand in einer Pizzeria. Die Stühle und Tische kannte ich. Sonst erinnerte nichts mehr an den einstigen Eisladen. Meisterhafte Logistik, ohne Frage. Ist Capone zurück? Capone? Sie meine Pizza al Capone, sehr gute Wahl. Pizza mit Bohne und doppelte Portion Tomate Ketchup. Ich meine Ihren Chef, Herrn Capone. Chef? Chef bin ich. Was wünschen Sie? Ist er noch in Haft? Kommen Sie von der Stadtverwaltung? Haben Sie Capone angezinkt? Signor, er hat einen Heiligtum zerstört. Aus Liebe? Hat er Ihnen das erzählt? Vito, würdest du bitte mal kommen, pronto? Ich habe eine kleine lästige Problem. Mit dem kleinen lästigen Problem meinte er zweifelsfrei mich. Der Name Vito dagegen bezeichnete einen breitschultrigen 2-Meter-Mann. Ich stolperte mit Vitos Hilfe auf die Straße. Der neue Chef winkte mir nach. Ich winkte nicht zurück. Ich ging ins Büro. Da stand er. Der Karton. Da lagen 6 Michelangelos. Ich kroch durchs Büro, Flur und Toilette. Kein David, kein Mörder, nur Chaos und ein paar Kellerasseln. Und dann sah ich es. Das 7. Teil. Es klemmte zwischen den Zähnen einer Leiche. Neben der Leiche lag ein Zettel. Das nächste Mal bist du dran. Das sah nach Ärger aus. Was tun? Ich stopfte die tote Katze in einen Müllsack. Das Teil kam zu den Teilen. Nein, ich war nicht aufzuhalten. Jetzt nicht mehr. Pizzeria Donatello, wir freuen uns, dass Sie unseren Service angerufen haben und bieten Sie jetzt Ihre Bestellung. Warum haben Sie es nicht mitgenommen? Zum Mitnehmen? Da müssen Sie schon selbst... Sie können das Teil abholen. Da gibt es nur ein kleines Problem. Hallo? Hallo, mit wem spreche ich? Gas. Ich habe das David-Teil und möchte es Ihnen geben. Hinterlegen Sie 25.000. Sind Sie verrückt? Ich verstehe nicht. Das geklaute David-Teil. Ah, niente, hier ist nicht die Polizei, hier ist die Pizzeria Donatello. Pizzeria, no Polizia, capisce, Pizzeria. Die tote Katze. Scusi, Signor, wir verarbeiten keine Katze. Das ist doch, Sie hören von mir, Signor, Gas. Übrigens, Capone ist wieder draußen. Hallo? Hallo? Ich hörte nichts mehr von ihm, also legte ich auf. Natürlich saß Capone noch. Und wie ich meinen Poll kannte, würde das auch eine Weile so bleiben. Natürlich hatte der neue Chef nur seine Pizzeria im Kopf. Aber ich wollte und musste auf Nummer sicher gehen. Eingrenzen, ausschließen, überführen. Durch die übereifrige Geschäftsübernahme hatte er sich zumindest eine Verdächtigung verdient, wenn auch keiner auf den vorderen Plätzen. Um den nächsten Fettnapf machte ich einen großen Bogen. Stattdessen betrat ich den Schalterraum der Teutonia Bank. Napf, Trog, Bank. Die Steigerung ging mir rasch durch den Kopf. Ich ignorierte sie. Warum war ich hier? Es gab jede Menge Fäden und einer davon endete genau hier. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ich möchte einen Eisladen aufmachen. Die Leute lieben Eis, besonders wenn es warm ist. Und da es jedes Jahr wärmer wird, hat das Eis eine glänzende Zukunft. Denken Sie an Ihre Kinder. Sie haben noch Kinder. Eine Kindheit ohne Eis ist wie ein Krankenhaus ohne Chefarzt, wie ein Kettenkarussell ohne Ketten, wie Potsdam ohne Stadtschloss, wie... Stadtschloss? Ach, wollen Sie sich beim Wiederaufbau engagieren? In diesem Falle würde der Filialleiter... Genau. Und ich will einen Eisladen aufmachen. Im Stadtschloss? Rex-Eis. Wie gefällt Ihnen der Name? Ja, ja. Ich schau mal. Sie haben Glück, Herr Wagner ist da. Den Gang nach links, 2 Treppen und die 3. Tür rechts, Herr... Ich machte mich auf zum langen Marsch durch die Flure. Die Wegbeschreibung war exakt, ganz klar. Sie würde es weit bringen in dieser Welt. Wenn nicht, blieb ihr immer noch die Chance, von Job entdeckt zu werden in dieser Stadt, so schien mir. War nichts unmöglich. Herein. Es war, als ob man aus einem Bahnhof in ein Museum kommt. An den Wänden hingen Abbildungen des Potsdamer Stadtschlosses, historische, futuristische, ruinöse und sonstige. Auf dem Schreibtisch stand gleich neben dem Reiterstandbild von Fritz II ein Modell des alten Schlosses mit entsprechender Umgebung. Lustgarten, alter Markt, Freundschaftsinsel. Vom Potsdam Center keine Spur. Im Innenhof des Schlosses sah ich Kutschen, eingespannte Pferde und jede Menge lange Kerls. Ich wartete darauf, dass sie sich bewegen würden. Sie taten mir diesen kleinen Gefallen nicht. Wagner thronte hinter einem Rokoko-Schreibtisch, ein netter Mann von Mitte 30. Der schwarze Anzug stand ihm gut, der schwarze Koffer stand in der Ecke. Das schwarze Handy lag griffbereit. Alles war in schönster Ordnung, nur von seiner Seele keine Spur. Schön haben Sie es hier. Das finde ich auch. Sie wünschen? Sie haben das bei mir stehen lassen, Herr Wagner. Die Michelangelos kullerten auf seinen Schreibtisch. Ich bemühte mich, sie auf dem nackten Holz zu platzieren, schob sie ein paar Mal energisch hin und her. Die Kratzer würden bleiben, ganz sicher. Das Naturkundemuseum befindet sich in Berlin. Nehmen Sie die S7 bis Friedrichstraße. Auf Wiedersehen. Am Telefon klangen sie netter. Ja. Er lachte. Ich lachte nicht mit. Kein Wunder, wieder mal starrte mich eine 22er an. Ich fand, dass sich die Dinge sehr rasch entwickelten, für meinen Geschmack etwas zu rasch. Schauen Sie, dieses Stück passt zu dem und dieses hier. Ein guter Restaurator und Davids bestes Teil sieht aus wie neu. Davids bestes Teil? Davids bestes Teil. Das? Das ist das David-Ding? Ja. Der Michelangelo? Ja. Er griff blitzschnell nach den Teilen. Die Kratzer auf seinem Schreibtisch schienen ihn nicht zu schockieren. Firmeneigentum. Schade. Rauchen Sie? Nee. Sie gestatten. Er machte den Finger krumm. Ich betete ein bisschen. Es half. Er inhalierte tief. Geschmacklos, diese Feuerzeuge, finden Sie nicht? Apropos die 25.000. Haben Sie ein Konto bei uns? Plus 200 Bestattungskosten für die Katze. Legen Sie die Katze wieder auf die Straße. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. In 30 Minuten erwartet mich der OB, das Stadtschloss. Finanzierbarkeit, Finanzierbarkeit. Wo haben Sie Ihre Schmierölkanne? Schmieröl? Das ist eine Bank und keine Tankstelle. Um das laienhafte Verfahren abzukürzen, Herr Gass, ich habe die Teltschik regelmäßig besucht, ausschließlich der Gesundheit zuliebe. Frau Teltschik war diskret, kompetent und außerdem noch unterhaltsam. Kurz, Sie... Wagner kam nicht dazu, den Gang der Geschichte weiter voranzutreiben. Die Tür flog auf und Capone stürmte herein. Er hielt eine 22er in der Hand, was sonst. Die 22er schaute gleich in Richtung Wagner. In Ordnung. Ich war nicht scharf auf einen Blickkontakt mit ihr, obgleich ich zu wissen glaubte, was es mit der Durchschlagskraft dieser 22er auf sich hatte. Ich habe erst morgen mit Ihnen gerechnet, Herr Capone. Legen Sie die Waffe weg, Wagner. Wagner machte keine Anstalten, Capones Rat zu befolgen. War er im Grunde seines Herzens ein Spieler? Er hat Sie umgebracht, richtig? Was denken Sie? Ist das ein Quiz hier? Sie sind doch der Detektiv. Wofür bezahle ich Sie überhaupt? Vielleicht haben Sie es getan. Die 22er sauste herum. Plötzlich sah sie sehr echt aus. Sie fuhren zu Betty und verlangten von ihr das Teil zurück. Sie wurden wütend, weil sie ihnen den David nicht geben wollte. Sie drohten ihr und dann? Diese verflixten 125.000. Betty hätte ihnen das Teil ohnehin nicht geben können, es befand sich bei mir. Sie war bereits tot, ich... Sie haben die Polizei informiert, anonym? Ja, dann kam ich zu Ihnen. Sie wussten offenbar schon Bescheid. Ich dachte, Sie wären wegen mir gekommen, Herr Gass. Bin ich auch. Ich wollte Ihnen auf den Zahn fühlen. Das haben Sie hiermit getan. Wenn Sie jetzt bitte... Ich bin noch nicht fertig. Capone hat Betty nicht umgebracht. Er war in seinem Laden, als der Mord geschah. Abrechnung der Tageseinnahmen. Der Verkäufer hätte das Alibi bestätigen können, tat er aber nicht. Er nutzte die Gelegenheit, um Capone loszuwerden. Sergio? Capone scheidet aus. Das liebe Personal. Wenn ich morgens nach dem Gang durch die Schalterhalle in meinem Büro ankomme, schaue ich zuerst, ob nicht ein paar Dolche in meinem Rücken stecken. Sergio hätte sie rausholen können. Reingebracht hat sie ein anderer. Der da. Vielleicht? Ich muss doch bitten. Sie lieferten Betty die David-Idee. Also lag es für Sie nahe, die Situation auch auszunützen. Soweit richtig? Langsam, langsam. Niemand konnte ahnen, dass diese dieser Gigolo das Teil wirklich anschleppen würde. Dieser Narr. Zunächst war es ein Joke. Als dann die Meldung in der Zeitung stand, wussten sie sofort Bescheid. Sie, Silvia, Betty und natürlich Capone. 100.000, dann 125.000. Nicht schlecht, was? Immerhin boten sie mir 25, nachdem sie mein Büro verwüstet hatten. Wirklich großzügig von ihnen. Es wäre vielleicht netter gewesen, sie hätten vorher gefragt. Wie viel haben sie Betty geboten? Oh, schon ein Drittel. Na klar, Betty spielte nicht mit. Stattdessen brachte sie das Teil zu mir. Betty hat es Ihnen gegenüber erwähnt, per Telefon, richtig? Sie verdächtigen doch nicht etwa mich. Pflegten Sie auch engeren Kontakt zu Sylvia? Ich verrate Ihnen was, Sie Schnüffler. Regelmäßiger Sex sollte zur Bürgerpflicht gemacht werden, per Gesetz. 90% aller Konflikte würde man damit entschärfen, vielleicht auf 95. Wann hatten Sie das letzte Mal Sex? Ja. Haben Sie Silvia erzählt, wo sich der David befand? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Sie hätten es tun sollen, Herr Wagner. Ach, so Schluss mit dem Geschwafel. Wo ist das Teil? Ich werde es der Polizei bringen. Sein Blick folgte dem meinen. Nein, nein. Nein, Sie Vandale, Sie. Mein Michelangelo. Capone. Die Signorina. Ein Missgeschick. Capone erstarrte mitten in der Bewegung. Glück für Wagner. Für Sekunden sah Capone aus wie das fünfte Double von Bruce Lee. Vielleicht lag es auch nur an der schlechten Beleuchtung. Ich schicke Ihnen die Rechnung, Herr Capone. Auf das Eis verzichte ich freiwillig. Wie bitte? Rechnung? Wofür? Vom Putsch in seinem Gelati-Shop schien Capone noch nichts gehört zu haben, auch gut. Wahrscheinlich war das für uns alle im Augenblick das Beste. Meine Herren, ich werde Ihnen jetzt sagen, wer Bettina Telcik ermordet hat. Herr Wagner, Sie hatten für den besagten Abend einen Termin bei Frau Telcik, richtig? Ja. Also doch, überlassen Sie ihn mir. Nicht so hastig. Zum Zeitpunkt des Mordes saß ich im Präsidium einer Diskussionsveranstaltung, das Stadtschloss. Wiedergewinnung einer verlorenen Mitte. Ich habe mich ausgezeichnet amüsiert. Im höheren Management, Herr Capone, kommt es häufig zu Terminkollisionen. So, nun erzählen Sie uns endlich, wer die Telschik ermordet hat, und dann verschwinden Sie. Beide. Niemand verschwindet hier. Sylvia stand plötzlich in der Tür. Wir waren komplett. Und das gefiel mir gar nicht. Sie hatte sich erstaunlich rasch erholt. Das helle Kostüm kleidete sie ausgezeichnet. Nicht mal die 22er zitterte. Für eine Soap mit drei von einer Frau überrumpelten Typen wäre sie die Idealbesetzung der weiblichen Rolle gewesen. Weniger erstaunlich war, dass Wagner und Capone die Schießeisen artig auf dem Schreibtisch ablegten. Sie wussten warum. Vorteil Sylvia. Wo ist das Teil? Ich zeigte auf den Steinhaufen. Ihre Augen wurden erst klein und böse, dann groß und noch böser. Wo? Ich habe Ihnen diese Trinkernummer nicht für einen Haufen Bauschutt vorgespielt. Ziehen Sie es nicht in die Länge. Wie fanden Sie mich eigentlich? Oh, ging so. Sie drückte nicht ab, Gott sei Dank. Natürlich war sie hervorragend gewesen, kein Wunder. Ein Schauspielstudium und eine schlecht gelaufene Schauspielkarriere lagen hinter ihr. Wo hatten diese Intendanten nur ihre Augen gehabt? Ja, mit dem David. Das Flugzeug wartet nicht. Oder wollen Sie vielleicht für Betty? Sie stockte. Wagner und Capone starrten Sylvia an. Sie schienen endlich zu begreifen, wurde auch Zeit. Dann ging alles sehr schnell. Capone stürzte sich auf Wagners Pistole und drückte ab. Die kleine Flamme sprang hervor, Pech gehabt. Auch Sylvia schoss. Capone drehte sich leicht, als hätte ihn eine Faust am Kinn erwischt, dann sackte er lautlos in sich zusammen. Ich warf mich zu Boden, rollte ab und kam irgendwo unter dem Stadtschloss zu liegen. Die langen Kerls schossen nicht zurück, warum nicht? Plötzlich flog die Tür auf. Schwarze Männer fluteten herein. 20 zählte ich, vielleicht waren es auch 40, auf keinen Fall 100. Sylvia, so viel stand fest, würde da, wo sie hinkam, viel zu erzählen haben. Jedenfalls in den ersten Tagen. Stell dir vor, sogar ein Treffen mit dem Ministerpräsidenten ist geplant. Er wird mir persönlich die Hand schütteln. Wie findest du das? Anschließend 3 Wochen Florenz im besten Hotel, gleich neben den Uffizien. Diese Italiener sind nicht kleinlich. Kommt er durch? Ja, sobald er transportfähig ist, holen ihn sich die Carabinieri. Nochmal 2 von diesem dünnen Pinot? Für mich nicht mehr, danke. Eigentlich war das eine simple Geschichte, leicht zu durchschauen. Deshalb frage ich mich, warum du uns in dieses Stundenhotel geschickt hast. Hast du nicht gemerkt, was läuft? Beamte. Meine Meinung hätte ich auch brüllen können. Proll hörte ohnehin nicht zu. Die Frage, warum er Capones Freilassung mir gegenüber nicht erwähnt hatte, behielt ich lieber gleich für mich. Deine Alleingänge werden dich eines Tages umbringen. Sei froh, dass die Schalterdame den Notruf gedrückt hat. Du solltest dir endlich einen richtigen Beruf suchen. Einen, bei dem du auch was verdienen kannst. Du bist jetzt wie alt? Wir saßen im Hof des Hafthorn. Über uns die riesigen Sonnenschirme, darüber die Nacht. Proll war aufgekratzt wie ein Penela nach seinem ersten geglückten Rendezvous. Ich war zugeknöpft wie eine 511er Levis. Ich hatte keinen Grund, den Sieger raushängen zu lassen. Betty war tot. Capone halbtot. Und Davids bestes Stück zerfiel zu Staub. War da irgendwas zum Feiern? Du gehst übrigens auch nicht leer aus. Ich habe den Italianos erzählt, dass du mir geholfen hast. Was? Ich meine, die Italiener werden es ganz gern sehen, wenn wir die Geschichte nicht allzu hoch hängen würden. Du trinkst noch Espresso. Deine Maschine, sie kommt direkt aus Rom. Nivola Electra, 850 Euro. Ich machte, dass ich wegkam. Ich war einfach nicht in Stimmung für nichts. Im Büro brannte Licht. Herr Gass, dass Sie endlich kommen. Ich konnte Sie nirgends erreichen, da dachte ich, Ihre Espresso-Maschine. Also wirklich, wo haben Sie die her? Große Klasse. Ein Wunderwerk. Der Artikel soll morgen... Raus. Alles in Ordnung, Herr Gass? Nein. Diese David-Story, dieser Mord. Gestern top, heute lauwarm. Morgen der Langweiler schlechthin. Und deshalb, Herr Gass, ist jetzt Ihre Geschichte dran. Ich überlegte, ob ich dem Kerl an die Kehle gehen sollte. Dann hatte ich plötzlich die Idee. Miete, Müsli, Multisaft? Kein Problem. Vor mir saß das Geld. Ich würde ihm die Geschichte verkaufen. Die wahre Geschichte. Sie wollen eine Story? Also schön. Sie sollen Ihre Story haben. Hören Sie zu. Ich saß in meinem Büro. Plötzlich klingelte das Telefon. Herr Gass, entschuldigen Sie, ich habe bereits ein wenig recherchiert. Ich lege großen Wert darauf, dass der Hintergrund stimmt. Und der Herr Hauptkommissar Proll, ich glaube, Sie kennen ihn, erzählte mir, Sie würden sich vorrangig mit Nachbarschaftsstreitigkeiten, verlorenen Handtaschen und ähnlich interessanten Fällen befassen. Ich denke, Herr Gass, das wird die Leser unserer Zeitung... Raus, raus, raus, raus!